Das Italian Squad war von einer obdachlosen, stromernden Außenseiterbande zu einer wie geschmiert funktionierenden Einheit gediehen, die sich die Bewunderung Manhattans verdiente. So etwas wie die geheimnisvollen Sechs hatte man in Amerika noch nicht gesehen. Städtische Polizeibeamte, die ihr Leben riskierten, um eine schreckliche Bedrohung in Schach zu halten. Und sie waren Italiener. In den Augen der New Yorker zählten Petrosino und seine Männer zu den ersten, die als richtige Amerikaner gelten konnten. Dieses Häufchen von Fanatikern, wie die Washington Post sie später anerkennend nennen sollte. Das Squad hatte sich bewiesen. Commissioner McAdoo, der sich ihrer Gründung erst widersetzt hatte, genehmigte Petrosino sogar, weitere Detectives einzustellen. Sofort machte der sich auf die Suche nach Rekruten. In Little Italy hatte er zahlreiche Freunde, Musiker, Ladenbesitzer, Väter und Mütter, deren Familien er gegen den Bund beigestanden hatte. Unter ihnen waren auch die Cavones, die mit ihrem Sohn Rocco vor einigen Jahren aus Italien eingewandert waren. Rocco war ein kluger Bursche. Er hatte Kompetenz, Führungsqualitäten und Einsicht in die menschliche Natur gezeigt, schrieb ein Reporter, insbesondere in die solcher Menschen, die mit italienischem Temperament und Traditionen geboren waren. Obendrein war er ehrgeizig, genau wie einst der junge Petrosino. Mit 10 hatte Rocco Cavone es schon zum Laufburschen eines Obstgroßhändlers gebracht. Wie so viele italienische Kinder hatte er die Schule verlassen, um seiner Familie zu helfen. Mit 16 war er leitender Angestellter eines Ladens. Bald darauf wurde er Produktionsleiter einer Fabrik in Manhattan. Luftige Höhen für einen minderjährigen Einwanderer. Eines Tages besuchte Petrosino Rocco bei der Arbeit. »Wir brauchen dich bei der Polizei«, sagte er. »Ich brauche dich.« Ein solches Angebot nahm er nicht auf die leichte Schulter. Cavone war in der Geschäftswelt auf dem Weg nach oben. Eine Seltenheit für einen derart jungen Mann, besonders für einen, dessen Name auf einen Vokal endete. Ja, das Italian Squad war verlockend. Die Männer waren die Idole vieler Italiener. Sich ihr anzuschließen, brächte Cavone jedoch auch den Hass vieler Landsleute ein. Sein Leben wäre in ständiger Gefahr. Dennoch, ein Besuch von Joseph Petrosino war eine große Ehre. Und selbst der niedrige Lohn bei der Polizei war besser als das, was der Fabrikbesitzer bezahlte. Auch als Produktionsleiter verdienten Italiener häufig weniger als andere. Cavone nahm an. Er kündigte in der Fabrik und wurde einfacher Streifenpolizist.